Fassade Nord, Merkur, Hermes. Hermes, wissender Gott des Handels, gewinnender Gott der Kaufleute. Behelmt und beflügelt, nebst Füllhorn und Schale des üppigen Ertrags.